Ähnliches wäre heute wohl undenkbar. Nicht, dass es an solchen Ärzten, dass es überhaupt an freundlichen Menschen fehlte. In gewissem Sinn ist in der verwalteten Welt die Humanität vielleicht angestiegen, als Sorge aller um alle. Allein solche Ärzte hätten vermutlich schon gar nicht mehr ihren Administrationen gegenüber die Befugnis, den vagabundierenden Genius zu beherbergen, zu ehren, Demütigungen ihm zu ersparen. Stattdessen würde er zum Objekt der Sozialfürsorge, betreut, sorgfältig gepflegt und ernährt, gewiss, aber seiner Lebensform entrissen und damit vermutlich auch der Möglichkeit auszudrücken, wozu er sich nun einmal in der Welt fühlte, wobei ich keineswegs verkenne, dass es um die Produktion des endgültig deklassierten, ausgestoßenen Verlaine schon fragwürdig genug bestellt war. Der Begriff gesellschaftlich nützlicher Arbeit ist von der integralen Vergesellschaftung nicht zu trennen. Er würde notwendig auch dem präsentiert, dessen Nützlichkeit einzig in deren Negation sich bewährt und die Rettung schlüge dem Geretteten schwerlich zum Segen an. Die integrale Rationalität des Kunstwerks hat ihren Pferdefuß. Sie will nie ohne Rest gelingen, bleibt behaftet mit einem Moment des von außen angeordneten, veranstalteten, insgeheim genau jenes Subjektivismus, der ihr Anathema ist. Das Spannungsfeld aller fortgeschrittenen Kunst heute ist geradezu definiert durch die Pole radikaler Konstruktion und ebenso radikaler Auflehnung gegen sie. Oft geht beides ineinander über. Unter solcher Perspektive wohl ist der Tachismus zu begreifen. Um zusammenzufassen, was an derlei Problemen sich erfahren lässt und ohne den Anspruch, über Rezepte zu verfügen, mit denen all das zu kurieren wäre. Nur Kraft Planung und Verwaltung kann Kulturelles heute überwintern. Und alle erdenklichen Tendenzen der Gesellschaft konvergieren darin. Ich verweise auf die Zusammenballung immer größerer wirtschaftlicher und organisatorischer Einheiten, die anders als planend nicht gesteuert werden können und von denen wiederum alle kulturelle Tätigkeit abhängt. Ich erwähne weiter, dass die für das Zeitalter typischen Formen der wirtschaftlichen Organisation durch ungezählte Vermittlungen hindurch auch dort sich ausbreiten, wo sie zunächst gar nicht hinzugehören scheinen. Dass also der Typus des industriellen Großunternehmens heute weit über den Bereich des im eigentlichen Sinn Industriellen hinaus zum Modell wird. Ich erinnere daran, dass die Voraussetzungen des Kulturliberalismus, von dem das Gegenbild dessen abgezogen ist, was unter dem Begriff der Kulturverwaltung gedacht wird, mit dem zerstreuten, aber selbstständigen kleinen und mittleren Eigentum schrumpfen. Also an die banale Tatsache, dass der Maler kaum mehr einen privaten Mäzen findet, der Komponist verhungern würde ohne den Rundfunk, der ihm Aufträge erteilt. Dass vollends in Amerika etwa ein Streichquartett kaum am Leben sich erhalten kann, wenn es nicht von einer Universität oder einem College unter die Fittiche genommen wird. Ich verschweige auch nicht, dass die Menschen in einem erzwungenen Prozess von Anpassung, den sie womöglich von sich aus nochmals befördern, nicht nur Verwaltungsobjekte werden, sondern sich selbst derart mit dem Geist von Verwaltung identifizieren, wie es der Stimme ungezählter Chefsekretärinnen anzuhören ist, wenn sie auf Wiederhören sagen. Schließlich hebe ich hervor, dass die kulturelle Produktion, die ja auch in ihrem Gegensatz zum gesellschaftlich-materiellen Prozess in diesem verflochten bleibt und ihn in sich vorstellt, wie die leibnizische Monade das Ganze ihrer immanenten Gesetzmäßigkeit nach Verwaltungsformen sich anähnelt. Diese in zahllosen Aspekten abgeschattete Übergang des Kulturellen zur Verwaltung ist aber zugleich in sich die Negation des Begriffs des Kulturellen selber.